Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Auf dem Berg Kyllene im schönen Arkadien lebte die Nymphe Maia, Tochter des Titans Atlas, auf dessen Schultern die Weltkugel ruhte. Gottvater Zeus hatte sich in sie verliebt und aus ihrer Affäre wurde ein Kind geboren. Kaum einen Tag alt, kroch das Baby aus der Höhle, ging hinaus und klaute sogleich eine Rinderherde. Um die Tat zu verschleiern, drehte er die Hufe der Tiere um, so dass die Spuren in die entgegengesetzte Richtung wiesen. Zufrieden mit der getanen Arbeit ging er zurück und verkroch sich wieder in seinen Windeln. Als ihm Apollon, der bestohlene Gott, auf die Schliche kam und seine Rinder zurückforderte, staunte ihn der Kleine groß an. »Du glaubst, ich hätte deine Rinder gestohlen? Siehst du nicht, dass ich ein kleines Baby bin und zu so etwas gar nicht fähig?« Witzig und liebenswert wie er war, wurde er fortan im Olymp akzeptiert. Hermes, Götterbote der griechischen Mythologie, Kind und Gauner, Beschützer der Diebe und zweifelhafter Existenzen. Schlau, hinterlistig, witzig und egoistisch. Ein wahrer Trickster. Was ein Trickster ist und woher der Begriff stammt, erklärt Alexander Knorr, Privatdozent an der Fakultät für Kulturwissenschaft und Altertumskunde der Ludwig-Maximilians-Universität München. Die ersten Figuren, die man mit dem Ausdruck belegt hat, waren Figuren in den Mythen nordamerikanischer, indianischer Gesellschaften. Und das sind Gestalten, die sehr intelligent sind, die Streiche spielen, wo viel Humoreskes dabei ist. Manchmal sind sie sogar in der mythischen Urzeit die Schöpfer der Erde oder des gesamten Universums. Trickster. Der Begriff kommt vom französischen Tricher für Tricksen oder Betrügen und wurde von den Psychologen Paul Radin, Karl Kerenyi und C.G. Jung geprägt. Sie veröffentlichten 1954 das Ergebnis ihrer Forschung über die Mythen der nordamerikanischen Winnebago-Indianer und gelangten zu der Überzeugung, dass der Schelm ein ewig gültiger Archetypus ist, in allen Kulturen präsent. Kaum ein Mythos hat eine so weltenweite Verbreitung wie der unter dem Namen der Schelm bekannte. Von wenigen Mythen können wir so zuversichtlich behaupten, dass sie zu den ältesten Ausdrucksformen der Menschheit gehören. Der Schelm ist alles für alle. Gott, Tier, menschliches Wesen, Held, Possenreißer, er, der vor Gut und Böse war, Verneiner, Bejaher, Vernichter und Schöpfer. Schrieb Paul Radin. Und da jeder Götterhimmel auch ein Abbild der menschlichen Psyche ist und somit jeder Gott ein inneres Momentum der Seele symbolisiert, wurde der göttliche Schelm als unentbehrlicher Aspekt der Psychologie akzeptiert. Schwierig wurde es nur, als man versuchte, ihn genau zu umreißen. Die Leute, die sich mit Mythen abgeben, die drücken sich immer außen rum, die trickste Figur zu definieren. Und es geht manchmal sogar so weit, dass man sagt, es sind die Figuren, die man mit einer Definition nicht fassen kann. Aber unterm Strich, man kann schon so eine Aufzählung von Eigenschaften machen, eben Streiche spielen, Kulturheros, positive und negative Gestalt zusammen, sehr intelligent, viel Humor. Trickster, der göttliche Schelm. Er ist ein geschickter Gestaltswandler, der Gesetze übertritt und vor allen Dingen dem Humor verpflichtet ist. Dem heiteren, dem kritischen, dem spöttischen, aber auch dem gänzlich schwarzen Humor. Manchmal ist er schlau und listig, ein anderes Mal wieder ein Tölpel, der unentwegt scheitert. Und gelegentlich ist er sogar ein richtiger Bösewicht, der vergewaltigt und tötet und vor keiner Grausamkeit zurückschreckt. Man weiß eben nie bei ihm. Bei den Germanen war Loki der Gott des Schabernacks, der Lüge und Verstellung. Eine Figur von ganz anderer Färbung und Temperatur als der heitere Hermes. Lokis Streiche waren düster und boshaft. Einmal schnitt er heimlich das Goldhaar von Thors Gattin Sif ab, so dass es nie mehr nachwachsen konnte. Der erzürnte Göttergatte befahl ihm, Sif neues Haar wachsen zu lassen. Also trat Loki in komplizierte Geschäftsbeziehungen mit den Zwergen, die das gewünschte Haar herstellen konnten. Doch als der Schelm auch sie belog und betrog, ärgerten sich die Zwerge so sehr, dass sie ihm mit einem kräftigen Riemen den Mund zunähten. Loki war nicht nur eine böse, sondern auch eine tragische Figur. Er litt sehr unter seiner wachsenden Unbeliebtheit. Und je mehr er litt, desto böser. Und je böser, desto einsamer wurde er. Wieder anders präsentierte sich der Trickster der Iren, der Meeresgott Mananan Maclir, im Nebenberuf Clown. Mananan war ein Meister der Gaukelei. In zerschlissenen, gestreiften Kleidern zog er durch Irland, wie seine späten Nachfahren vom Zirkus, und unterhielt die Menschen mit Zaubertricks. Zum Beispiel bewegte er nur eines seiner Ohren, während das andere still blieb. Ein andermal zauberte er aus einem Faden eine Wolke oder klebte gar einem jungen Mann den abgeschlagenen Kopf wieder an. Als der Kopf verkehrt herum zu sitzen kam, reparierte er den Schaden sogleich, indem er ihn einfach umdrehte. Trickster, der Schöpfer und Scheiterer. Die nordamerikanischen Indianerstämme verehren ihren Trickster zugleich auch als Schöpfer der Welt. In den Erzählungen der Maidu sagt der Trickster Coyote zu seinem Freund, dem Silberfuchs: Du bist sehr stark, weil du dir diese Welt denkst. Doch trotz ihrer Unsterblichkeit und prominenter Stellung sind auch diese Götter nicht immer strahlende Helden. Das Scheitern gehört zu ihrem Wesen. Wir haben in indianischen Gesellschaften den großen Hasen oder den Kojoten. Und der ist dann auch aufgegriffen worden von den Trickfilmstudios. Da gibt es ja auch die Figur der Cartoon-Kojote, der den Roadrunner immer verfolgt. Alle möglichen Tricks lässt er sich einfallen, um den Laufvogel einzufangen. Und dann fällt er immer selber rein. Also der große Stein, den er aufgehängt hat, der fällt ihm immer selber auf den Kopf. Die Bombe, die er irgendwo hinterlassen hat, da explodiert er dann selber damit. Und er fällt in Abgründe und so weiter und so fort. Aber er überlebt natürlich immer alles. Also nicht bloß, weil es eine Cartoon-Figur ist, sondern weil er tatsächlich entlehnt ist aus diesen indianischen Mythologien. Und er ist natürlich unsterblich und kann sich auch, selbst wenn es ihn in 1000 Teile zerfetzt durch seine eigene Erfindung, dann kann er sich wieder zusammensetzen. Keine Lebensform ist dem Trickster fremd. Ein indianisches Schelmenwesen verwandelte sich in eine Frau, um die Erfahrung von Schwangerschaft und Geburt zu machen. Und Tocquatsch, der Trickster der südamerikanischen Mataco, nahm sogar die Gestalt eines Durchfallerregers an, um seinen Konkurrenten zu ärgern. Als dieser von der Krankheit befallen wurde, musste er das Lager der Angebeteten verlassen und Tocquatsch konnte seinen Platz einnehmen. C.G. Jung schrieb: Der Trickster ist ein kosmisches Urwesen göttlich-tierischer Natur. Dem Menschen einerseits überlegen, vermöge seiner übermenschlichen Eigenschaften, andererseits unterlegen, vermöge seiner Unvernunft und Unbewusstheit. Der Trickster ist eine Figur, deren körperliche Begierden für sein Verhalten bestimmt sind. Er hat die Mentalität eines Kindes. Er ist grausam, zynisch und gefühllos. Radin, Kerenyi und Jung definierten ihn also zunächst als Symbol für die unterste Entwicklungsstufe des Bewusstseins. Ihr Konzept sah so aus: In 4 Entwicklungsschritten erlangt die Psyche ihre endgültige Reife. Weil das allen Menschen gemeinsam ist, ähneln sich auch die Heldenzyklen der verschiedenen Kulturen. Der Trickster symbolisiert das Kind mit allen Freiheiten der Fantasie, mit der Narrenfreiheit zur Übertretung von Regeln, weil in seiner Welt noch keine vollwertige Realität zu bewältigen ist. Im weiteren Verlauf seiner Entwicklung erstarrt das Bewusstsein jedoch immer mehr, ein notwendiger Anpassungsprozess, um sich in der Umwelt zu behaupten. Doch zugleich wird alles Irrationale, Primitive und Unerwünschte verdrängt. Das rächt sich. Die verbannten Inhalte kehren auf Umwegen zurück und entfalten eine unheilvolle Wirkung. Deshalb braucht die Psyche eine Instanz, die den Weg zu diesen tieferen Schichten offen hält und neue, schöpferische Inhalte zulassen kann. Hier wirkt der Trickster. Soweit die Theorie. Allerdings blieb sie nicht unumstritten. Wirklich überzeugend konnte sie die Phänomene der schillernden Trickster-Legenden nicht erklären. Viele Interpretationen, die die Untaten der göttlichen Schelme in psychologische Gesetzmäßigkeiten zu übersetzen versuchten, machten den Eindruck verwirrter Hilflosigkeit. Zu kompliziert, zu verschraubt, zu widersprüchlich kamen sie daher. Die Umsetzung der mächtigen, nahezu ungreifbaren Symbolgestalten in bare psychologische Münze schien nicht lückenlos zu funktionieren. Zumal es auch Trickster gibt, die nicht auf einer kindlich unentwickelten Stufe stehen, sondern weise und kritisch sind und den Eindruck gereifter Persönlichkeiten machen. Denn, vergessen wir nicht, der Trickster ist auf meisterhafte Weise uneinschätzbar. Man weiß eben nie bei ihm. Trickster, der Spiegelvorhalter. Die beliebtesten Trickstergestalten sind die heiteren, die den Menschen witzig, listig den Spiegel vorhalten. Den Spiegel vorhalten. Woran erinnert uns das? Ach ja, an Thiel Eulenspiegel. Schon sein Name ist ein Streich für sich. Er setzt sich zusammen aus Eule, dem Symboltier der Weisheit, und Spiegel. Nun, er hält eben den Menschen den Spiegel vor. Aber das ist nicht alles. Da verbirgt sich noch eine zweite Bedeutung. Spiegel bedeutet in der Jägersprache Hintern, gemeint ist der von Reh und Hirsch, und Eule heißt im Mittelniederdeutschen Wischen. Der Ausruf Ohlenspiegel heißt demnach so etwas wie Wisch mir den Hintern. Leck mich am Arsch. Einmal verkündete Till Eulenspiegel, er wolle vom höchsten Turm des Rathauses abspringen und fliegen. Eine große Menschenmenge versammelte sich, und Eulenspiegel rief ihnen von der Turmspitze aus zu, »Was seid ihr doch für Narren und Hohlköpfe? Wenn mir jemand sagte, er könne frei in der Luft fliegen, ich würde ihm nicht glauben. Und ihr alle habt es mir geglaubt, obwohl ich keine Flügel habe. Wie könnt ihr nur so dumm sein?« Die Botschaft ist klar. Selber denken. Ein weiser Trickster. Doch auch Eulenspiegels Kollegen haben noch eine andere Seite. In manchen Streichen machen sie wirklich sehr unappetitliche Dinge. Man findet hier auch Figuren, die diesen derben Humor an den Tag legen und die eben vor Obszönitäten und Fäkalsprache oder sogar in ihrem Tun vor der Verwendung von Fäkalien nicht zurückschrecken. Aber das ist auch wieder ein Zeichen dafür, dass hier Grenzen überschritten werden. Trickster, der Grenzenüberschreiter. Manchmal muss man das. Deshalb gibt es in jeder Kultur eine närrische Zeit, in der gesellschaftliche Konventionen nicht gelten, alles erlaubt und auf den Kopf gestellt ist. Fasching, Fastnacht, Karneval. Sie haben eine Ventilfunktion, um Frust abzuleiten, denn jeder kennt die Ohnmacht gegenüber starren hierarchischen Systemen. Das beste Mittel dagegen war schon immer der Humor, die tödlichste und zugleich gewaltloseste Form des Widerstands. Lachen befreit und ist deshalb auch der gefürchtete Feind aller Diktaturen. Die Symbolfigur dieses Widerstands ist der Trickster. Charlie Chaplin, der beliebteste Trickster des 20. Jahrhunderts, bewies das in der grandiosen Komödie »Der große Diktator«. Mit Spott und Humor stellte er die mächtigsten Bösewichte seiner Zeit, Hitler und seine Handlanger, bloß. In moderne Zeiten hielt er dem blinden Fortschrittsglauben des Technikzeitalters den Spiegel vor. Er zeigte den Menschen, der zwischen die Räder der Maschinerie gerät und nicht mehr Herr, sondern Opfer dieser Entwicklung wird. Ein neuzeitlicher Trickster mit politischem und sozialkritischem Engagement, der mit Witz und Mut kämpft. Trickster, der Helfer und Held. In chinesischen und japanischen Mythen pilgert ein schlauer Affe durch die Welt. Und auch die Inder haben einen listig-lustigen Affengott, Hanuman. Im Heldenepos Ramayana kämpft der Affengott auf Seiten des Prinzen Rama, der seine Frau Sita aus den Fängen des bösen Königs Ravana befreien wollte. Doch Rama fiel auf dem Schlachtfeld und alles schien verloren. Da sagte ein Weiser zu Hanuman, es gibt ein Kraut, das den toten Helden wieder zum Leben erwecken kann. Allerdings wächst es auf dem Gipfel des Himalaya, weit entfernt über dem Ozean. Hanuman, Sohn des Windgottes Vayu, war ein gewaltiger Springer. Er nahm Anlauf und sprang über das Meer, landete auf dem Himalaya und suchte das Kraut. Doch es wuchsen viele Kräuter dort und er kannte sich damit nicht aus. Also riss er die ganze Bergspitze ab und sprang damit wieder übers Meer, um dem Freund das Leben zu retten. Trickster. Kleine Helden. Viele Tricksterfiguren sind Kämpfer für die Gerechtigkeit. Wo das System versagt und Korruption die Mächtigen begünstigt, wird der Trickster gebraucht, um den Schwachen zu helfen und die Starken zu überlisten. So wie die menschliche Gesellschaft Gesetze braucht, um der Gerechtigkeit ein Gerüst zu verleihen, so braucht sie auch den Revolutionär, den Gesetzesübertreter und Regelbrecher, der sich gegen die Unstimmigkeiten im System auflehnt. Denn ein perfektes System existiert nicht. Nasreddin Hoxha, der Eulenspiegel der islamischen Welt, ist auch ein schlauer Helfer, was nicht ausschließt, dass er zuweilen auch recht tölpelhaft daherkommt. Man weiß eben nie beim Trickster. Eines Tages saß er im Karawanenserai und hörte, wie der Wirt mit einem Bettler stritt. Der Bettler hatte sein Brot über einen dampfenden Fleischtopf gehalten. Der Dampf durchdrang das trockene Brot und verlieh ihm Geschmack. Dafür forderte der Wirt nun Bezahlung. Nasreddin Hoxha bot sich als Schlichter an. Sein Schiedsspruch sollte gelten. »Gib mir dein Geld«, forderte er den Bettler auf. Und so sehr der auch jammerte und weinte, er nahm es ihm ab. Nasreddin Hoxha sagte zum Wirt, »Beuge dich zu mir« und schüttelte die Münzen in seiner hohlen Hand. Danach gab er dem Bettler das Geld zurück und sagte, »Er tat sich am Dampf deines Fleisches gütlich. Du hast den Klang seines Geldes genossen.« Narren, Gauner, Gaukler, Clowns und Hanswurste sind allesamt Mitglieder der weltweiten Trickstergemeinde. Auch Arlecchino, der spätere Harlekin, ist ein kleiner Held. Diese Dienerfigur entstand in der italienischen Commedia dell'arte, der Stegreif-Komödie der Renaissance. Ein echtes Schelmengenre, die wahre Trickster-Formation. Es waren Wandertheater, die keine festen Stücke, keine vorgeschriebenen Texte hatten. Nur ein Gerüst, dessen Detail jedes Mal auf den jeweiligen Ort und dessen Bewohner zugeschnitten wurden. Kam die Truppe in eine neue Stadt, hörten sich die Schauspieler um, schnappten Klatsch und Tratsch auf. Wer betrug seinen Ehemann oder die Ehefrau mit wem? Wer war geizig, wer ein Weiberheld, wer ein Saufkumpan, ein Lügner oder Dieb? All das wurde dann ins Stück eingebaut, was große Heiterkeit unter den Zuschauern hervorrief. Träger der Handlung waren die pfiffigen Dienerfiguren Arlecchino, Pulcinella oder Brighella, die durch List und Tücke die oft liebeskranken und immer geizigen Alten namens Pantalone oder Tartaglia übers Ohr hauten, bestahlen oder vermöbelten und dem jungen Liebespaar nebenbei auch noch zum Happy End verhalfen. Mit Witz, aber auch mit Lüge, Betrug und Diebstahl. Dennoch waren sie aufrechte Kämpfer für Moral und Anstand und vor allem für die Rechte des Herzens. Trickster, zuweilen auch ein Teufel. Das Christentum hatte es nicht leicht mit dem Trickster. Kirchenväter und Missionare schluckten schwer, als sie den Trickster in ihre Glaubenslehre integrieren sollten. So ein schelmisches, aufrührerisches Wesen hatte keinen rechten Platz in der christlichen Ideologie. Zunächst sind sie damit umgegangen, dass sie ihn uminterpretiert haben, dass sie ihn geleugnet haben und eben aufspalten wollten in Figuren oder in Qualitäten, die der christlichen Lehre, der katholischen im Speziellen, besser entspricht. Aber als das mehr oder weniger nicht gelungen ist, hat man ihn auf eine andere Art und Weise teilweise eingeordnet. Das ist die Gegenfigur, das ist der Teufel. Neue Religionen verfahren immer auf die gleiche Weise mit den Göttern der Alten. Da sich diese nicht gänzlich verleugnen lassen, werden sie als Personifizierung des Bösen in die neue Lehre integriert. Doch der Trickster lässt sich nicht so leicht abschaffen. Die Teufel retteten sich ins Volksmärchen und gaben sich dort gar nicht mehr so böse, eher komisch. Mephisto aus der Faustlegende hat ausgesprochen schalkhafte Züge, und Gott scheint ihn dementsprechend nachsichtig zu behandeln. In Goethes Faust sagt er zu ihm: Ich habe deinesgleichen nie gehasst. Von allen Geistern, die verneinen, ist mir der Schalk am wenigsten zur Last. Der Teufel des Märchens ist immer zum Scheitern verurteilt. So wie der Brandelkramer in der Mär vom Brandner Kasper. Dieser gab dem arglosen Todesboten so viel Schnaps, dass er seine Mission nicht erfüllen konnte und somit Kaspers Tod auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben wurde. Ebenso erging es einem anderen armen Teufel im Volksmärchen. Als er den schlauen Bauern holen sollte, sagte dieser: Das passt mir heute gar nicht. Komm morgen wieder. Meinetwegen, erwiderte der Teufel, aber morgen hole ich dich ganz bestimmt. Schon gut, sagte der Bauer, und damit du es auch ja nicht vergisst, schreib es doch an die Tür. Und der Teufel schrieb: Morgen hole ich dich. Am nächsten Tag erschien er wieder. Doch der Bauer zeigte auf die Tür und sagte: Morgen kannst du mich holen. Da steht es, schwarz auf weiß. Trickster, unsterblich, ungreifbar. Trickster sind unsterblich. Heutige Trickster könnten beispielsweise jene Hacker sein, die in die Systeme großer Organisationen eindringen und dort für Unruhe sorgen. So wie Edward Snowden, der mit seinem Streich nicht nur für Aufruhr sorgte, sondern möglicherweise auch das große Scheitern seines eigenen Lebens vorgemacht hatte. Der Trickster ist nicht nur ein Spaßmacher, der den Spiegel vorhält, nicht nur ein Katalysator schöpferischen Denkens, indem er Normen und Werte umstößt, nicht nur Ventil für Wut und Angst und nicht nur Revolutionär oder Helfer in der Not. Er ist auch Verkörperung des irrationalen Momentes. Das lässt sich dann auch nicht bis zur letzten Konsequenz erklären. Da ist eine Lücke in der Logik, im System, im Funktionieren. Überall ist irgendwo eine Lücke. Und dort liegt der Herrschaftsbereich des Tricksters. Von da springt er uns entgegen. Von da aus wirkt er. Lustig, böse, hilfreich, weise oder unappetitlich, je nachdem. Er ist der kleine Ausweg, die Ausnahme, das Auftrumpfen, der Trickster, der sich ebenso wenig erfassen lässt wie unser gesamtes Menschsein. Man weiß eben nie bei ihm. Sie hörten Der ewige Schelm, Trickster in der Mythologie von Katharin Fischer. Regie Frank Halbach. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp. Es sprachen Christiane Blumhoff, Stefan Wilkening und Sven Hussock. Eine Sendung von Radio Wissen.